Der Feind will uns den Weg nach Frankreich nicht freimachen. Darum müssen wir ihn erkämpfen. Es geht auf Leben und Tod. Mit Gott für König und Vaterland. Auf, auf. Soldaten, ihr habt euch geschlagen wie die Helden. Mancher Tapfere hat auf dem Felde der Ehre sein Leben lassen müssen. Aber jede feindliche Kugel haben wir 10-mal heimgezahlt. Deutschland in der Welt voran. Ihr habt es groß und herrlich gezeigt. Euer Waldbruch sei. Jeder Schuss ein Russ. Jeder Schuss ein Franzos. Kameraden, die deutsche Fahne geht hoch. Achtung! Präsentiert da! Dem Lenker der Schlachten danken, der Lüttich in unsere Hände gab, der unsere gerechten Sache zum Siege verhalf. Helm ab zum Gebet!